miteinander sprechen. Übung 2a. Herr Petrov macht ein Interview für die Zeitung Kurier. Um welche Mahlzeit geht es? Guten Morgen, Herr Schmidt. Wir machen gerade eine Statistik für eine Zeitung und wollen wissen, was man in Deutschland zum Frühstück isst. Ja, also, ich frühstücke zu Hause. Meine Frau macht das Frühstück und um 7 Uhr sitzen wir am Tisch. Und was essen Sie nun zum Frühstück? Normalerweise esse ich kalt. Ein Brötchen mit Käse oder ein Brot mit Schinken oder Wurst. Morgens esse ich auch gern ein Ei, aber meistens trinke ich zuerst einen Saft. Trinken Sie Tee oder Kaffee? Kaffee trinke ich lieber am Nachmittag und morgens trinke ich eine Tasse Tee mit Zitrone oder mit Honig. Und was isst Ihre Frau? Sie isst oft nur einen Joghurt und trinkt eine Tasse Kaffee. Aber samstags isst sie gerne Müsli oder Obstsalat. Sie frühstücken also typisch deutsch? Na, was heißt typisch deutsch? Müsli ist zum Beispiel schweizerisch. Mittags essen wir gern italienisch und abends gehen wir oft zum Griechen. Na dann, vielen Dank für die Informationen.